Ey, was geht denn? Ja, nix eigentlich, aber ey. Man kann nix machen, ne? No, scheiße, Ja, und so arbeitmäßig so. Ich lebe ja unter Hartz 5, ne? Und dann geht es ja nicht so gut, ne? Ja, nee, das kann ich schon verstehen! Aber. Ja, mei. Mei, kann man nichts machen, ne? Ja. Jetzt geht er dann urinieren da. Ja, leck mich doch am Arsch.